Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 100. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Durch glückliche Fügung fällt die heutige Jubiläumssendung einem ganz besonders würdigen Gast zu. Otto Steffel ist, soweit mir bekannt, der letzte Rezitator klassischen Zuschnitts deutscher Zunge. Friedell nimmt in seinem Repertoire seit vielen Jahren eine zentrale Stellung ein. Entsprechend intensiv war seine Auseinandersetzung mit dessen Leben und Werk. Wer nach Genuss dieser Folge Lust auf weitere Details verspürt, wird in den Folgen 1 mit Heribert Illig sowie 47 und 48 mit Werner Rotter fündig. Mehr Wissenswertes als die drei Herren auf die Waage bringen, ist über Friedells Vita derzeit nicht bekannt. Womit ich nicht behaupten will, dass sie uns bereits alles verraten haben. Mit etwas Glück könnte Heribert Illig dem Vernehmen nach noch zu Laufzeiten dieser Sendereihe neue Erkenntnisse zu dem Thema publizieren. Wir werden sehen und gegebenenfalls wohl auch hören. Besonderer Dank gebührt an dieser Stelle einmal mehr Alexa Hennings, die mich mit Otto Steffel in Kontakt brachte. Dessen nächster Friedell-Abend wird übrigens Donnerstag, den 4. April, im Freskensaal des Fuhrmannhauses 1140 Wien, Linzer Straße 404 stattfinden. Wer künftig auf dem Laufenden gehalten werden will, kann Otto Steffel unter der Wiener Telefonnummer 479-4286, ich wiederhole 479-4286 anrufen und sich auf seine höchst analoge Aussendungsliste setzen lassen. 1866. Die Situation war in der Tat unhaltbar. Das Nebeneinanderregieren in Schleswig-Holstein stellte sich sogleich als eine praktische Unmöglichkeit heraus. Doch war dies nur eine Nebenfrage und der bloße äußere Anlass zum Bruch. Der wahre Kriegsgrund war der lächerliche Deutsche Bund. Es war auf die Dauer vollkommen unerträglich, dass ein verkalkter Morlackenstaat sich die Herrschaft über das deutsche Volk anmaßte und die berufene deutsche Vormacht aus kleinlicher Rivalität und gehässigem Eigensinn an jeder kräftigen Aktion sowohl des inneren wie der äußeren Politik verhinderte. Der Zusammenbruch dieses Systems war seit dem Tage, an dem es geschaffen worden war, eine historische Notwendigkeit. Nach genau einem halben Jahrhundert trat diese Notwendigkeit ein. Die Geschichte lässt sich oft ziemlich lange Zeit, aber nichts auf der Welt kann Dauer haben, das von einem chimärischen und schiefen Gedanken, einem widernatürlichen und erschlichenen Anspruch, einer Lüge lebt. In Wirklichkeit war der Deutsche Krieg von 1866 keine Auseinandersetzung zwischen dem Norden und dem Süden, sondern eine deutsche Revolution, wie die meisten wirksamen Revolutionen von oben her gemacht, diesmal von einem einzigen Manne, der die im Staatsleben so seltene Vereinigung von Klarblick und Energie besaß. Jeder andere preußische Krieg vor dem österreichischen, sagte Bismarck, ist die reine Munitionsvergeudung. Seine Superiorität bestand darin, dass er, im Gegensatz zu Napoleon III., niemals schwankte, immer dasselbe wollte und alle halben Lösungen ablehnte. So zum Beispiel den Vorschlag Bayerns, eine deutsche Trias zu bilden. Österreich auf die Erbländer beschränkt, Süddeutschland unter bayerischer, Norddeutschland unter preußischer Führung. Bismarck war, Und hierin zeigt sich wiederum seine Kongenialität mit Friedrich dem Großen, sein Leben lang von einem einzigen großen Gedanken getragen, der den unerschöpflichen Speicher seiner Kraft bildete. Napoleon hingegen hatte bloß eine Menge Ideen nach der Art eines Aventuriers, dem jeden Tag ein anderer Coup einfällt und eine erdrückt die andere. Sein wirklicher Königsgedanke war, seine Firma um jeden Preis und mit allen erreichbaren, auch den gegensätzlichsten Mitteln, über Wasser zu halten. Und diesen einfachen Gedanken verstand Napoleons Nation, ja, sie identifizierte sich mit ihm, solange die Geschäfte florierten. Den Gedanken Bismarcks aber verstanden seine Landsleute nicht. Im Mai 1866, als das Attentat auf ihn verübt wurde, dem er nur wie durch ein Wunder und unter allgemeinem Bedauern entging, war er der verhassteste Mann in ganz Deutschland. Napoleon hat in dieser Krise keinerlei politischen Scharfblick, geschweige denn Vorausblick bewährt. Er förderte den Abschluss des preußisch-italienischen Bündnisses, weil er Österreich für stärker hielt, zum Teil aus nationaler Eitelkeit, da eine Armee, die von Frankreich nur mit Mühe besiegt worden war, offenbar der ganzen übrigen Welt überlegen sein musste, weil die Befreiung Venetiens in der Linie seines italienischen Einigungsprogramms lag und weil die Kompensationen, auf die er mit Bestimmtheit rechnete, sein Prestige wieder gehoben hätten. Er hoffte, Belgien, die Pfalz und die Rheinprovinz, diese beiden eventuell nur als Herzogtümer unter französischem Protektorat, zumindest das Kohlenbecken von Saarbrücken zu gewinnen. Dies alles unter dem Titel der Revendikation, denn in Frankreich ist man der Ansicht, dass alles, was jemals von französischen Truppen besetzt war, der Grand Nation gehöre und jederzeit zurückgefordert werden könne. Außerdem glaubte auch er an die Möglichkeit einer Troisième Allemagne, die als eine Art Rheinbund, natürlich ebenfalls unter französischem Einfluss, die preußische Hegemonie im Norden reichlich aufgewogen hätte. Thiers, der Führer der damaligen Kammeropposition, blickte viel tiefer, als er in einer vierstündigen Rede erklärte, dass Frankreich an dem geeinten Deutschland und Italien nur gefährliche Rivalen haben werde. Und die einzige nationale Politik daher in der Linie Richelieus und Ludwigs des 14. liege. Kann man aber Napoleon bloß den Vorwurf machen, dass er kein politisches Genie war, so ist die diplomatische Haltung, die die österreichische Regierung vor Kriegsausbruch einnahm, geradezu schwachsinnig zu nennen. Sie hätte gegen Venetien jederzeit die Neutralität, vielleicht sogar die Bundesgenossenschaft Italiens eintauschen können. Stattdessen wies sie alle derartigen Anerbietungen hochmütig zurück und plötzlich, als die Gefahr des preußischen Angriffs in unmittelbare Nähe rückte, auf alles einzugehen. Es war aber schon zu spät. Der Vertrag zwischen Preußen und Italien bereits auf 3 Monate abgeschlossen. Es wiederholte sich genau derselbe Vorgang wie zu Anfang des Jahres 1915, als die Monarchie so lange mit der Abtretung des Trentino zögerte, bis Italien bereits der Entente verpflichtet war. Napoleon übermittelte gleichwohl den Antrag auf Neutralität gegen Überlassung Venetiens an die Florentiner Regierung, die nun ohne Krieg bekommen konnte, was sie einem solchen nur erhoffen durfte. Aber sie besaß das Ehrgefühl, den Vertrag nicht zu brechen, und zudem war die Volksstimmung schon so erhitzt, dass ein Zurückweichen nicht mehr möglich war. Damit aber noch nicht genug. Am 12. Juni schloss Österreich mit Napoleon einen Geheimvertrag, in dem es sich verpflichtete, in Deutschland keine politischen und territorialen Veränderungen ohne französische Zustimmung vorzunehmen. Im Falle der Wiedererwerbung Schlesiens, das linke Rheinufer an Frankreich abzutreten und auf Venetien unter allen Umständen, also auch nach einem Siege über Italien, zu verzichten. Man ist im Zweifel, ob man mehr über die Dummheit oder über die Perfidie dieser Abmachungen erstaunt sein soll. Ein Staat, der Aachen und Köln, Mainz und die Pfalz, diese beiden noch außerdem dem Bundesgenossen gehörig, dem Empire preisgibt, hatte jedenfalls schon damit bewiesen, dass er unwürdig sei, an der Spitze Deutschlands zu stehen. Der österreichische Minister Graf Beust, damals noch in sächsischen Diensten und zeitlebens einer der engagiertesten Preußenfresser, sagte denn auch, als er den Vertrag später kennenlernte, es sei das unglaublichste Aktenstück, das ihm je untergekommen sei. Hannover und ganz Süddeutschland traten sofort auf die Seite Österreichs, aber auch in Preußen war der Krieg nichts weniger als populär, was sich in zahlreichen Petitionen äußerte. Dazu kam die katholische Agitation in Schlesien und der Rheinprovinz. Selbst der Hof war nicht unbedingt fürs Losschlagen. Der Kronprinz, ausgesprochener Kriegsgegner, der König zumindest pessimistisch, er erklärte, er werde im Falle einer Niederlage abdanken, und als sein Vorleser ihn um Aufnahme ins Hauptquartier bat, antwortete er, wozu? Sie werden doch von Potsdam nach Großbären hinüberreiten können. Andere widersprachen von einem zweiten 30-jährigen Krieg. Diese haben am wenigsten Recht behalten, denn er war von allen großen Kriegen, die wir kennen, der kürzeste. Die entscheidenden militärischen Aktionen dauerten eine Woche. Zwischen dem ersten preußisch-österreichischen Gefecht und dem Waffenstillstand lag genau ein Monat. In Österreich herrschte optimistische Stimmung mit dem landesüblichen kindischen Chauvinismus, der aber nicht wie der französische aus unbelehrbarem Dünkel, sondern aus ahnungsloser Frivolität stammt und daher nach einem Debakel sofort bereit ist, in Selbstverachtung überzugehen, gab man die Parole aus, die Preußen würden mit nassen Fetzen nach Hause gejagt werden. Zu dieser Zuversicht lag jedoch kein Anlass vor. Der österreichische Soldat war tapfer, aber ohne jene Erudition, da alle, die eine Mittelschule absolviert hatten oder einen 1000-Gulden-Mann stellen konnten, vom Militärdienst befreit waren, also so ziemlich der ganze Mittelstand. Das Offizierskorps bestand aus eingebildeten Aristokraten und eingedrillten Kadettenschülern, denen beiden es zumeist an tieferen Kenntnissen und geistigem Horizont fehlte. Im preußischen Heer hingegen war die Volksschulbildung allgemein und die Intelligenz der Chargen durchwegs höher, so dass die selbstständige Befehlsgebung schon bei den Kompanieführern begann. Die österreichische Artillerie war wenigstens, was das Material anlangt, besser als die preußische. Sie besaß fast lauter gezogene, diese noch zu 2/5 glatte Geschütze. Dafür hatten die Preußen das Zündnadelgewehr, mit dem man dreimal so schnell schießen konnte wie mit den österreichischen Vorderladern. Infolgedessen legte Moltke das Hauptgewicht auf das Feuergefecht, während die Österreicher den schneidigen Bajonettangriff, den sie im italienischen Krieg den Franzosen abgelernt hatten, für das Wichtigste hielten. Außerdem setzte er ihrer veralteten Stoßtaktik, die noch mit geschlossenen Abteilungen operierte, elastische, umfassungsfähige Plänkerketten entgegen. Deutschland wurde von Preußen als Nebenkriegsschauplatz behandelt. Zunächst mussten Hannover und Kurhessen besetzt werden, die sich als gefährliche Keile in preußisches Gebiet schoben, was der Westarmee binnen 2 Tagen gelang. Bald darauf zwang sie die gesamte hannoversche Streitmacht bei Langensalza zur Kapitulation, besiegte die Bayern und rückte in Frankfurt ein. Am 2. August kam es zum Waffenstillstand. Custozza. Den Italienern hatte Moltke folgenden Kriegsplan unterbreitet: Umgehung des Festungsvierecks und Marsch auf Wien, Landung in Dalmatien und Insurgierung Ungarns. Um aber diese glänzenden Operationen ausführen zu können, hätten sie über eine viel energischere und umsichtigere Leitung verfügen müssen. An der Spitze der österreichischen Südarmee stand der Erzherzog Albrecht, der Sohn des Erzherzog Karls, des größten militärischen Talents, das das Habsburger Geschlecht hervorgebracht hat. Sein Generalstabschef war die stärkste, ja vielleicht einzige strategische Kapazität der österreichischen Armee, der Freiherr von John. Von diesem stammte der Plan zur Schlacht bei Custozza, in der den Österreichern, obschon unter großen Verlusten, die Durchbrechung des feindlichen Zentrums gelang. Ein entscheidender Sieg, der zur Hälfte der Kopflosigkeit des italienischen Oberkommandos zu verdanken war, das, obgleich über eine starke Übermacht verfügend, die Streitkräfte unklug teilte. Krismanitsch und Moltke. Auf dem Hauptkriegsschauplatz waren die Gegner ungefähr gleich stark. Preußen und Österreicher verfügten über je etwa 250.000 Mann. Aus mehreren Ursachen wurden die Österreicher aber von allem Anfang an in die Defensive und den Kampf auf eigenem Boden gedrängt. Die Mobilisierung der Reservisten, die in alle Teile des Reichs disloziert waren, ging sehr schwerfällig vonstatten. Dem preußischen Aufmarsch standen 5 Bahnlinien zur Verfügung, dem österreichischen nur die zwischen Wien und Prag. Aber auch die Fußmärsche vollzogen sich auf den schlecht gepflegten Straßen unter erheblichen Verzögerungen. Dazu kamen sehr bald Verpflegungsschwierigkeiten. Der Oberbefehlshaber der Nordarmee, Ludwig Freiherr von Benedek, als Sieger von San Martino sehr populär, aber bloß ein schneidiger Korpskommandant, kein Stratege und nur auf dem italienischen Terrain zu Hause, war eine typisch österreichische Fehlbesetzung. Er weigerte sich auch zunächst, den Oberbefehl zu übernehmen, indem er dem Kaiser rundheraus erklärte, in Oberitalien kenne er jeden Baum bis Mailand, aber in Böhmen wisse er nicht einmal, wo die Elbe fließe. Er könne Violine spielen, aber nicht Flöte blasen. Daraufhin appellierte der Generaladjutant Franz Josefs an Benedeks dynastische Gefühle, indem er ihm zu verstehen gab, dass die öffentliche Meinung ihn fordere und der Kaiser abdanken müsse, wenn das Heer unter einem anderen geschlagen würde. 10 Tage nach der Schlacht von Königgrätz schrieb er an seine Gattin: Habe wörtlich gesagt, dass ich für den deutschen Kriegsschauplatz ein Esel bin. Da er als einfacher Troupier für seine Rolle kriegswissenschaftlich ungenügend vorgebildet war, war er genötigt, sich einen strategischen Beirat zu wählen und hatte dabei das Unglück, auf einen noch viel größeren Esel zu verfallen, den General Krismanitsch, den ihm der Erzherzog Albrecht empfohlen hatte. Es herrschte zwischen den beiden ein ähnliches Verhältnis wie zwischen Blücher und Gneisenau, nur mit dem Unterschied, dass Gneisenau ein Genie war. Krismanitsch war ein Positionsstratege der vornapoleonischen Schule, der allen Ernstes glaubte, im Kriege komme es darauf an, die richtigen Stellungen einzunehmen. Er hatte die böhmischen Operationen Friedrichs des Großen genau studiert und war der Ansicht, dass man aus ihnen alle notwendigen Direktiven schöpfen könne, um zu siegen. Seine Methode hatte auf der Kriegsschule den Spitznamen Wurststrategie, weil auf seinen Landesbeschreibungskarten alle Positionen aus den friederizianischen Feldzügen in Wurstform eingezeichnet waren. Dieses System war echt österreichisch. In seiner reaktionären Anbetung der Vergangenheit, seinem von Karten hypnotisierten Bürokratismus und seiner Fantasielosigkeit, die an Wiederholbarkeit glaubt. Moltke hingegen fand, die Strategie ist die Anwendung des gesunden Menschenverstandes auf die Kriegsführung, womit alles gesagt ist. Sein Prinzip, getrennt marschieren, vereint schlagen, hatte den Sinn, die Operationsfreiheit so lange wie möglich zu sichern, wobei in die neuen technischen Behelfe, Eisenbahn und Telegraph, im raschen und überraschenden Umdisponieren unterstützten. Er bestimmte in richtiger Erkenntnis der militärischen Schwäche Deutschlands 6/7 der preußischen Truppen gegen Österreich, die er von 3 Seiten in Böhmen einmarschieren ließ, mit der Direktion auf Gitschin. Mit dem Gelingen dieses Planes war der Krieg eigentlich schon entschieden, denn dadurch wurden die Österreicher auf die innere Linie geworfen, die ihre Vorteile hat, aber nur, wenn sie über einen genügend großen Operationsraum verfügt und mit napoleonischer oder friederizianischer Werf und Geistesgegenwart ausgenützt wird. Im Übrigen haben alle großen Dichter, von Shakespeare bis Busch, schon längst erkannt, dass Namen keine zufällige Äußerlichkeit, sondern ein geheimnisvolles Etikett des Schicksals sind. Es ist nicht wahrscheinlich, dass ein Mann, der sich Moltke nennt, von einem besiegt wird, der Krismanitsch heißt. Königgrätz. Der Krieg setzte für die Österreicher scheinbar verheißungsvoll ein. Am 27. Juni besiegten sie ein preußisches Korps bei Trautenau und die Niederlage, die sie an demselben Tag bei Nachod erlitten, wurde nach Wien als Sieg gemeldet. Während die beiden nächsten Tage aber wurden sie in den Gefechten bei Sohr, Skalitz, Trautenau, Königinhof, Schweinschädel und Münchengrätz zurückgewiesen. Schließlich von der 1. und 3. Armee, die bereits Fühlung gewonnen hatte, in der Schlacht bei Gitschin. Benedek telegrafierte an Franz Josef, bitte Eure Majestät dringend, um jeden Preis Frieden zu schließen. Katastrophe der Armee unvermeidlich. Der Kaiser antwortete, einen Frieden zu schließen unmöglich. Wenn Rückzug erforderlich, ist derselbe anzutreten. Hat eine Schlacht stattgefunden? Das hieß, aus dem Habsburgischen übersetzt, das Prestige der Dynastie erfordert auf jeden Fall eine Entscheidungsschlacht. Die Schlacht bei Königgrätz vom 3. Juli 1866, die noch mehr Massen ins Feld brachte als die Völkerschlacht bei Leipzig, war die größte des Jahrhunderts zugleich, als die erste Probe auf die neue Moltkesche Methode, die gewaltigste Umfassungsschlacht, die die Geschichte bis dahin gesehen hatte. Moltke intendierte noch Größeres, als er erreichte, nämlich eine vollständige Mausefalle, wie bei Sedan, war aber teilweise in seinen Operationen gehemmt, da einerseits die Unterführer die Originalität und Kühnheit seiner Gedanken nicht ganz kapierten und sie deshalb nicht vollständig zur Ausführung brachten, andererseits ihm keine absolute Befehlsgewalt zustand, er war bloß Chef des Generalstabs, und der König sich nicht entschließen konnte, den Krieg mit dem äußersten Nachdruck zu führen, teils aus Ritterlichkeit und Gewissensbedenken, teils wohl auch aus Altersbedächtigkeit und Befangenheit in den Vorstellungen einer früheren Generation. Vor allem verzögerte er, da er um keinen Preis der Angreifer sein wollte, in sehr unvorteilhafter Weise die Mobilisierung, ein Vorgehen, das aus seinem protestantischen Verantwortungsgefühl entsprossen, ihm, vom rein menschlichen Standpunkt betrachtet, zur höchsten Ehre gereicht. Das Schlachtfeld erstreckte sich zwischen dem Dorf Sadowa und der Festung Königgrätz, die etwa 3 Wegstunden voneinander entfernt waren. Die letztere lag hinter der Elbe und war mit dem Gegenufer durch 6 Brücken verbunden, zu denen 6 neue geschlagen wurden. Benedek, der ohne Vertrauen in den Kampf ging, hatte diese Rückzugsmöglichkeit von vornherein ins Auge gefasst. Die Truppen waren, wie bereits erwähnt, etwa gleich stark, doch kamen von den verfügbaren 230.000 Preußen nur etwa 170.000 ins Gefecht, sodass sie den Sieg tatsächlich gegen eine Übermacht errangen. Das Zentrum der Österreicher hatte hinter der Bistritz, einem Nebenflüsschen der Elbe, auf den Anhöhen von Chlum Aufstellung genommen, durch über 500 Geschütze gedeckt. Dahinter standen die Reserven. Bei den Preußen wurde das Zentrum, das dem österreichischen Frontal gegenüberstand, von der 1. Armee gebildet, die vom Prinzen Friedrich Karl geführt war. Der rechte Flügel von der 3. oder Elbarmee unter General Herbert von Bittenfeld, der linke Flügel von der 2. oder Schlesischen Armee unter dem Kronprinzen, die aber in der Nacht zum 3. Juli noch etwa einen Tagesmarsch entfernt und am Morgen, als die Schlacht begann, erst im Anrücken war. Während die Elbarmee im Laufe des Vormittags gegen den linken Flügel des Feindes, der zum großen Teil aus Sachsen bestand, Vorteile errang, kam die 1. Armee in harten Kämpfen bei Sadowa nicht vorwärts. Infolgedessen lag die Situation um die Mittagsstunde für Benedek scheinbar günstig und er erwog, ob er nicht einen Offensivstoß ins preußische Zentrum führen solle. Dies hätte die vollständige Vernichtung der Österreicher bedeutet, denn ihre Präponderanz beruhte lediglich auf ihrer starken Stellung. Hätten sie sich aus ihr herausgewagt, so wären auf dem ebenen Terrain alle Momente der preußischen Überlegenheit in Wirksamkeit getreten. Das Zündnadelgewehr, die Tirailleur-Taktik und die strategische Einkreisung. Er gab jedoch den Plan auf, da er 2 Stunden früher als das preußische Hauptquartier die Nachricht erhielt, dass sich die Kronprinzenarmee bereits in unmittelbarer Nähe befinde, deren Vormarsch auf regendurchweichtem Erdreich eine bewundernswerte Truppenleistung brachte die Entscheidung. Als sie um 2 Uhr nachmittags eintraf, überrannte sie den rechten österreichischen Flügel, drang ins Zentrum und eroberte das Dorf Chlum, den Schlüssel der gesamten österreichischen Position. Ein Gegenangriff, den Benedek mit seinen Reserven unternahm, scheiterte. Die gleichzeitige Niederlage des linken Flügels zwang auch diesen zum Rückzug. Die Truppen waren bereits im Rücken bedroht und wandten sich in wilder Auflösung zur Flucht, von den Preußen trotz Vorrats an starken Reserven ungenügend verfolgt. Die Gründe hierfür lagen in der Leistungsfähigkeit der österreichischen Artillerie, mehr noch in der mangelnden Siegesgewohnheit der preußischen Offiziere, die die Größe des Erfolgs unterschätzen. Möglicherweise hat auch hier die Noblesse des Königs mitgespielt. Die Katastrophe von Königgrätz war für ganz Europa eine große Überraschung. Der Staatssekretär der Kurie, Kardinal Antonelli, rief beim Eintreffen der Nachricht: Il mondo cassa, die Welt geht unter. Die Times gab in völliger Verkennung der Sachlage die Parole aus: Niedelgang ist King, Zündnadel ist Trumpf. Napoleon meldete sogleich bei Preußen seine Trinkgeldforderungen an. Am klarsten erkannte der Wiener Volkswitz die Gründe der Niederlage in dem Vers: Die Freiwilligen haben keinen Knopf, die Generäle haben keinen Kopf, die Minister haben kein Hirn, so müssen wir alles verlieren. Als Franz Josef durch die Mariahilferstraße nach Schönbrunn fuhr, rief die Menge: Es lebe Kaiser Maximilian! Es ist merkwürdig, dass sich bei den Habsburgern die Popularität fast immer an die jüngeren Brüder geheftet hat. Dies begann schon bei Philipp II., dessen Halbbruder Don Juan de Austria der Held des Zeitalters war. Auch Leopold von Toskana, der spätere Leopold II., war viel beliebter als der angeblich so verehrte Kaiser Joseph, und der Erzherzog Karl, der Bruder des Kaisers Franz, war der Abgott der Armee. Auch Maximilian von Mexiko ist bis zum heutigen Tage von einer gewissen Romantik umwittert geblieben, die Franz Werfel in einem sehr interessanten Stück aufgefangen hat. Lissa. Die zersprengte österreichische Nordarmee wurde in Olmütz einigermaßen retabliert, ein großer Teil der siegreichen Südarmee wurde zum Schutz Wiens aus Italien abberufen. Erzherzog Albrecht übernahm den Oberbefehl über sämtliche Truppen. Die nunmehr nachdrängenden Preußen besetzten Prag und Brünn und schlugen Benedek bei Dobitschau in Mähren, wodurch er gezwungen wurde, die Marschlinie aufzugeben und nach Ungarn auszuweichen. Ein Treffen bei Blumenau unweit Pressburg am 22. Juli, durch das die Preußen den Donauübergang erzwingen wollten, begann sich bereits zu ihren Gunsten zu entscheiden, als um 12 Uhr mittags eine 5-tägige Waffenruhe verkündet wurde, die nach ihrem Ablauf zum Waffenstillstand erweitert wurde. 2 Tage vorher war den Österreichern bei der Insel Lissa noch ein großer und unerwarteter Seesieg gelungen. Die italienische Flotte war der österreichischen an Ausrüstung weit überlegen. Sie besaß nicht nur mehr, sondern auch mehr gepanzerte Schiffe und außerdem Geschütze von größerem Kaliber und modernerer Konstruktion. Der ausgezeichnete österreichische Admiral Degethoff, ein gebürtiger Westfale, machte jedoch diesen Nachteil dadurch wett, dass er mit erstaunlicher Geschicklichkeit und Kühnheit das vernichtende feindliche Feuer unterlief und durch virtuoses Manövrieren seinen Fahrzeugen den Rammstoß sicherte, wodurch von den italienischen Großkampfschiffen 2 versenkt und 2 kampfunfähig gemacht wurden. Er selbst bohrte mit seinem Admiralsdampfer den Feindlichen in den Grund. Zur Belohnung für diesen Sieg, der sich in der jüngeren Geschichte nur mit den Taten Nelsons vergleichen lässt, wurde er kaltgestellt. Nach seinem frühen Tode allerdings durch ein Denkmal von sensationeller Abscheulichkeit geehrt. Die Schlacht wurde mit Hilfe zahlreicher venezianischer Matrosen gewonnen, die damals, da Österreich am 4. Juli, einen Tag nach Königgrätz, Venedig offiziell an Napoleon abgetreten hatte, bereits italienische Untertanen waren. Hier ist eine jener Stellen, wo durch das wirre Gewölk des Krieges hellleuchtend der Blitz des Wahnsinns schlägt und erkennen lässt, dass der Kampf der Menschen im Grunde barbarischer Selbstzweck ist. Ein herrlicher Seesieg, erfochten mit den Soldaten des Feindes, der bereits besitzt, worum von beiden Teilen gekämpft wird. Lieber Otto Steffel, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Auch bei Ihnen kann ich mir die übliche Einstiegsfrage sparen. Sie haben ein persönliches Verhältnis zu Egon Friedell. Ja. Sie sind seit vielen Jahren tätig als Rezitator, halten Lesungen und dabei auch unter anderem mit starkem Gewicht auf dem Werk Friedells. Wie kamen Sie auf Egon Friedell? Ja, das ist eine Frage, die aus der Szene der sogenannten Wiener Kaffeehausliteratur kommt, die ja den Namen nicht davon hat, dass man im Kaffeehaus diese Literatur vorgetragen hat, sondern dass sie dort entstanden ist. Bei Friedell nicht immer, war es nicht immer so. Er hat sehr viel geschrieben, auch in seiner Wohnung in der Gänzgasse, aber ich bin dazugekommen über Peter Altenberg. Ich habe zufällig ein Buch in die Hand bekommen und notwendigerweise kommt man da auch auf Friedell, der sich ja als der Eckermann Altenbergs bezeichnet hat. Sie haben sich diese Stelle Mitte des 19. Jahrhunderts, deutsch-österreichischer Krieg oder einer der vielen deutsch-österreichischen Kriege, ausgesucht. Was interessiert Sie an dieser Epoche besonders? Ja, es ist nicht nur die Epoche und diese Kulturgeschichte von Friedell ist ja so großartig. Man könnte sich da 15, 20, 30 Stellen heraussuchen, die gleich interessant sind für mich war es halt als Wiener und Österreicher, weil es eben auch uns betroffen hat, unser Land, unseren Staat und weil wir damals eben involviert waren. Wir haben den Vorsitz gehabt bis zu dieser Schlacht von Königgrätz im Deutschen Bund, der dann verloren gegangen ist und wir sogar ausgeschieden sind. Also und wie es dazu gekommen ist, schildert ja Friedell ganz großartig in dieser Kulturgeschichte, indem er gegenüberstellt den General Krismanitsch, der die Vorbereitungen zur Schlacht auf österreichischer Seite getroffen hat, und von Moltke, der dasselbe auf preußischer Seite tat und wo er dann sagt, also jemand, der Krismanitsch heißt, kann nie gegen einen von Moltke reüssieren. Und wenn man das liest, glaubt man sofort, ja, das ist nicht möglich. Wobei ich glaube, dass Friedell diese Variante der, wie soll ich sagen, Prädispositionstheorie doch eher sehr ironisch gemeint hat. Ja, ja, aber er verweist doch auf die Dichter. Von Shakespeare bis Busch haben die Dichter erkannt, dass die Namen nicht zufällig sind. Nomen est omen. In diesem Passus kommt eine Grundhaltung Friedells sehr stark zum Ausdruck, nämlich die Faszination des nachfriederizianischen Preußentums. Ja, das ist ja das, was man Friedell eigentlich auch noch immer oder vorgeworfen hat. Friedell war nie ein Demokrat, er war immer der Verehrer des Einzelnen, des Helden, Friedrich, Rex, Napoleon und so weiter. Das hätte ihm auch unter Umständen die Möglichkeit geboten, sich mit dem Nationalsozialismus auf irgendeiner Weise zu engagieren. Die Kulturgeschichte hat man positiv aufgenommen, nur hat man ihn nie dazu gebracht, auch nur ein Wort dafür zu schreiben. Oder er war ja auch als Schauspieler tätig. Also er hat nie für das Regime Partei ergriffen oder sich engagiert irgendwie. Nur diese Haltung des Einzelnen und dass er von der Demokratie nicht viel gehalten hat, dass... Er war deklarierter Demokratieskeptiker, ohne allerdings ein Alternativkonzept anzuempfehlen. Ja, das ist richtig. Na, er hat sich ja dann auch noch entsetzt darüber gezeigt, dass so viele Leute auf diese Seite hinschwenken, auf die rechte Seite und sich dann auf ihn berufen haben. Auf seine Schrift, auf die Kultur, hauptsächlich auf die Kulturgeschichte, nicht? Und das hat ihn ja ganz verstört dann in diesen letzten Tagen und hat auch zu seiner Stimmung beigetragen. Er hat ja schon Wochen vorher Todesgedanken gehabt, Selbstmordgedanken. Also nicht erst bis die zwei sogenannten SA-Männer, die ja nur eine Binde gehabt haben, denn einen Tag nach dem Einmarsch hat es noch keine SA-Uniformen gegeben. Nicht? Es waren zwei Männer, die Binden gehabt haben. Ich habe das von einem Augenzeugen, von Frau Kotab, und sind raufgekommen in den dritten Stock, ne, haben angegriffen. Die Mutter ist zur Tür gekommen. Also die Haushälterin wohnt, eigentlich. Ja, das ist die Mutter von der Frau Kotab. Die Mutter, die Haushälterin Friedels. Die Haushälterin Friedels, ja. Wohnt hier der Jud Friedel? Und sie sagt, sie meinen wohl den Herrn Dr. Friedel. In dem Moment kommt Friedel aus dem Schlafzimmer, überblickt die Szene, schließt die Tür, geht zurück, öffnet das Fenster, soll noch jemanden unten gewarnt haben und dann war der Todessprung. Um dieses tragische Ereignis ranken sich jede Menge Legenden. Es gibt auch die Aussage, glaube ich, des ehemaligen Sekretärs Walter Schneider, dass Friedel einen überlegenen Gesichtsausdruck gehabt hätte. Ja, eigentlich kann man das in einem Brief, den ich habe, belegen. Walter Schneider schreibt, er hätte im Tod den spöttischen Ausdruck des Philosophen Seneca gehabt. Und Frau Kotab schreibt mir in dem Brief, sie war die Letzte, die Friedel tot gesehen hat, schreibt in ihrem Brief, er hatte einen müden Ausdruck. Und das glaube ich eher als der spöttische Seneca im Tod. Nicht? Also das glaube ich nicht. Aber das kann ich Ihnen zeigen. Irgendwo habe ich es, diesen Brief. Nicht? Also wo sie mir das mitteilt und wo sie auch sagt, was eigentlich ein bezeichnendes Licht auf sie wirft, bin nicht verwandt mit Egon Friedel, ne? Weil man immer gesagt hat, mit der Haushälterin hätte er ein Verhältnis gehabt und sie wäre die Tochter. Sie haben also Kontakt gehabt mit der Tochter der Frau Kotab, die allerdings alle miteinander im selben Haushalt gelebt haben. Es gibt ein Feuilleton von Friedel, wo er eben schreibt, das sei seine Familie, die er angenommen hätte. Und er hätte sich seine Familie selbst ausgesucht und hätte sie in seiner Haushälterin und ihrer Tochter gefunden. Ja, das geht hauptsächlich auf die Frau Schliemann, das war der Name der Haushälterin. Er wurde ja von seiner eigenen Mutter geklagt auf Alimente. Nicht? Also die Frau Friedmann hatte den kleinen Egon mit 3 oder 4 Jahren verlassen, ist weggezogen. Der Vater musste allein die zwei Buben, er hatte einen Bruder, aufziehen und ist erst dann, nachdem Friedel eigentlich sich gefangen hatte, nachdem er gewisses Vermögen, nachdem es ihm halbwegs gut gegangen ist, ist sie zurückgekommen und hat ihn geklagt und hat den Prozess auch gewonnen. Also weil man damals musste man als Kind oder Sohn, die Mutter, falls sie nachweisen kann, sie hat nichts, also unterstützen. Und in dem Moment hat Friedel dann auf das hinauf sein Testament gemacht und hat das alles seiner Haushälterin vermacht. Ne? Also, und da war eben diese Diskrepanz zwischen der Familie, hauptsächlich war das auf Frau Hermine Schliemann bezogen. Die Mutter der Frau Kottab. Ja. Haben Sie mit Walter Schneider auch Kontakt gehabt noch? Nein, habe ich leider nie Kontakt gehabt. Aber die Frau Kottab äußert sich sehr. Er hat viel Falsches geschrieben, 50% seines Buches stimmen nicht und so weiter. Ich werde Ihnen da jetzt dann eine Kopie geben davon. Gerne. Wobei Friedel ja schon zu Lebzeiten an einer gepflegten Legendenbildung durchaus Gefallen gefunden hat. Also einerseits gibt es da die Geschichte, dass er auf der Bühne Peter Altenberg Anekdoten erzählt hat, ja, die sich so nie ereignet hatten, was Peter Altenberg im Publikum wiederum sehr erheiternd fand, ja, aber auch um sich selbst gerne ein bisschen Legendenbildung betrieben hat. Insofern seien ihm die 50%, die ihm Walter Schneider da hinzuerfunden hat, durchaus gegönnt. Ja, gönnen tun wir alles, aber gerade diese Altenberg-Anekdoten sind ja ganz großartig erfunden. Zum Beispiel das Gespräch von der kältesten Nacht. Eines Tages sagte Peter Altenberg, nun, ich bin doch der einzige moderne Mensch, der wirklich abgehärtet ist. Ich schlafe während der kältesten Nacht bei vollkommen geöffneten Fenster. Das scheint aber doch nicht so ganz zu stimmen, erwiderte ich, denn gestern Nacht bin ich an deiner Wohnung vorübergegangen und da waren alle deine Fenster fest zu. Nun, entgegnete Peter Altenberg, war denn gestern die kälteste Nacht? Nicht? Also eine dieser Altenberg-Anekdoten und wie er sich in das Wesen von Altenberg hineinversetzt hat, das schon ist genial gewesen. Ne? Allerdings gibt es da auch die Geschichte, dass er dann eben vom S. Fischer Verlag beauftragt wurde, damals von Fischer persönlich sogar noch, dieses berühmte Ecce Poeta, ja, wurde es dann, das, ein Buch über Peter Altenberg zu schreiben, was Friedel wiederum zum Anlass genommen hat, eigentlich etwas ganz anderes zu schreiben und auf Peter, ja, Altenberg im Speziellen und persönlich erst ganz am Ende, glaube ich, und nur sehr am Rande eigentlich einzugehen. Zu 15-20%, also gegen den Auftrag des Verlages. Also, er hat alles Mögliche geschildert, seine Position natürlich auch, und Altenberg vielleicht nicht so hervorgestrichen, also nicht so, wie es der Verlag gerne gewollt hätte. Nicht? Denn von Altenberg wollte man ja auch nur wieder die Skurrilitäten hören. Nicht? Also nicht, was macht das Wesen aus? Diese kleinen, kurzen Sachen, die so genial sind, nicht? Also, wo er zwei Sätze zum Gedicht, zur Poesie erhoben hat. Diese kleinen Sachen, die alle nur Sekunden dauern, nicht? Also Minuten, also länger als 5 Minuten kenne ich überhaupt keine Altenberg-Literatur, nicht? Na, vom Säufer wären wir jetzt, wie ist es gegangen, nicht? Also da waren wir zuerst im Café Zentral, dann im Löwenbräu und dann sind wir noch in die Stadt, in die Fledermaus und so weiter. Also das hat man sich alles erwartet und Friedel hat halt ganz anderes geschrieben, nicht? Aber Großartiges, nicht Großartiges, aber halt nicht nach dem Willen. Es kommt bei Friedel überhaupt öfter vor, dass er sich gerade in den Momenten, wo das Publikum es sich erwarten würde, den Humor verkneift. Da fällt mir zum Beispiel das Beispiel ein, die Passage über Nestroy, wo er eigentlich argumentieren möchte eben, dass der Autor nicht so lustig ist, wie er fälschlich missverstanden wird und deswegen diese süßliche Art, ihn zu spielen, als Wiener Singspiel praktisch, ja, schon fast grundsätzlich falsch sei. Also in der Passage über Nestroy ist nicht eine einzige flapsige oder witzige Formulierung drin. Ja, das glaube ich schon und entspricht auch ihm. Es ist ja auch mit Bar dasselbe, nicht? Also den hat er ja anerkannt als Dichter, als Schriftsteller, als Größeren sozusagen, nicht? Was nicht immer oder meistens nicht der Fall war, nicht? Also in seiner Umgebung, also da hat er schon dominiert, nicht? Mit seinen Freunden und Kollegen und wie sie auch alle geheißen haben, aber dazu weiß ich zu wenig, nicht? Man bemüht sich zu lesen und lässt dieses, jenes und so weiter, aber gerade die Kaffeehausliteratur ist so ein weites Feld, nicht? Um Schnitzler zu zitieren, das weite Land, ja. Nicht? Dass man da natürlich kaum ans Ziel kommen kann. Da muss der Weg das Ziel sein. Bis hierher bin ich gekommen, das habe ich alles andere. Um bei Schnitzler zu bleiben, oft einsame Wege. Oft einsame Wege, ja. Wenn man sich, sagen wir, der Dichtkunst nähert, der Poesie nähert, auch nur im Sekundären, ist man ziemlich allein. Da gibt es nicht sehr viele Mitstreiter. Ne? Das stimmt schon. Friedell war ohne Frage ein sehr dominanter Mensch, oder konnte das sein, hatte aber trotzdem offensichtlich gar keine Probleme mit anderen dominanten Menschen. Also Max Reinhardt zum Beispiel war ja einer seiner wichtigsten Lebensfreunde. Ja, das stimmt. Also Max Reinhardt hat ja Friedell in Berlin entdeckt, nicht, und auf die Bühne gebracht, und Friedell hat sich dort sehr, sehr wohl gefühlt und hat große Rollen gespielt, was ihm in Wien eigentlich nicht gelungen ist, also nur im Kabarett. Naja, bei Reinhardt an der Josefstadt. Bei Reinhardt, nicht? Also zuerst Berlin, dann Josefstadt. Und was mich halt immer wieder so verwundert, dass man das Drama, die Judas-Tragödie, dass man die überhaupt nicht mehr berührt. Hat zwei wunderbare Rollen. Natürlich, die Nebenrollen sind nicht so gezeichnet, aber immerhin war am Burgtheater die Uraufführung und seither ist nichts passiert, obwohl man zu Ostern, nicht, also könnte man ja da schon irgendetwas machen. Ne? Aber das geschieht nicht. Also ich persönlich könnte mir vorstellen, den Text zu lesen und auf die Bühne zu stellen, könnte ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen. Naja, also müsste natürlich sehr stark gekürzt, also die Nebenrollen, die vielen, ich weiß nicht, 40 Rollen sind da in dem Stück, aber die großen Rollen, nicht? Judas und römische Statthalter, nicht? Das sind Prachtrollen, finde ich. Und da könnte ein guter Schauspieler sehr viel herausholen, identifizieren mit der Rolle. Die Textpassage, die Sie soeben gelesen haben, schließt mit einer meiner Lieblingsstellen dieses Werkes, nämlich der Passage, wo Friedell anhand der Seeschlacht von Lissa die Absurdität des Krieges darstellt, wo italienische Soldaten auf Seiten der Österreicher gekämpft haben, die zu diesem Zeitpunkt eben nicht mehr Österreicher, sondern schon Italiener waren und das Schlachtziel eigentlich auch schon Italien gehört hat. Das heißt, es ist eine Schlacht gewesen, wo eigentlich die Menschen im Einzelnen auf der falschen Front gestanden sind und die Entscheidung der Schlacht eigentlich schon ohne Wichtigkeit geworden war. Ja, das musste nach damaligen Ehrbegriffen so sein. Drum auch die Frage, hat eine Entscheidungsschlacht stattgefunden? Es war ja schon entschieden, nicht? Und auch bei dieser Seeschlacht, nicht? Also Venedig war schon bei Italien, nicht? Und diese Matrosen, die noch einen Tag zuvor Österreicher quasi gewesen sind, nicht? Waren dann eben schon Italiener, nicht? Diese venezianischen Matrosen. Und auch das ist etwas, was ich wieder nicht gewusst habe, dass Deggethoff ein Deutscher eigentlich war, nicht? Es bleibt für Österreich nicht so viel über von dem herrlichen Seesieg, wie ihn Friedell beschreibt.